Das Zelten war den Freunden willkommen, aber die Gespräche über Rosen gingen ihnen ins... Trotz der drängenden Fragen von Mr. und Mrs. Holmes waren die Kinder zu erschöpft, um noch Rede und Antwort zu stehen. Aber am nächsten Tag versammelten sich alle im Felsenhaus, um sich die Geschichte von A bis Z erzählen zu lassen. Also, Sie sind gar kein Rosenzüchter.